Okay, wir machen eine Meinungsumfrage. Wir sind vom Radio 100.000, Studentenradio. Was hältst du von den Studentenstreiks? Du, ich habe mit Studenten nichts zu tun. Ich bin nicht studiert und mich interessiert dann nicht, was die Jungs machen. An sich nicht schlecht, ne? Mhm. Ist aufgrund der mangelnden Kapazitäten noch endlich mal erforderlich. Wir sind von Radio 100.000. Ja, ich muss arbeiten gehen, ja. Ich habe eigentlich eine negative Meinung davon. Sie werden sehr überrascht sein, aber ich glaube nicht, dass sie damit was erreichen werden. Ich finde, ein Streik sollte etwas bewirken und sie hindern viele Kommilitonen daran, ihr Studium weiterzumachen. Ich hoffe, das ist ihnen auch mal klar geworden. Ja, aber also insofern, das, was sie erreichen wollen, ist zum Teil ja nicht in Kürze erfüllbar. Also inwiefern, oh Moment, nochmal hier. Also ja, inwiefern sind Sie der Meinung, dass die Generation vor uns das verdorben hat? Ja, weil sie da Studenten waren, die sich derart aufgeführt haben und die sehr derart unverschämt waren und Angst unter den älteren, zum Beispiel älteren, alleinstehenden Damen verbreitet haben. Eigentlich nicht viel. Und warum nicht? Die sollen nie was studieren. Sind Sie denn informiert überhaupt, was die Studenten wollen und warum sie streiken? Naja, die wollen auch bessere Bedingungen haben. Zum Teil kann man es verstehen, aber bloß, was bezahlen wir Steuerzahler? Alles für die Studenten, nicht? Naja, aber früher haben die Leute auch unter primitiveren Verhältnissen studiert. Also ich finde das alles ein bisschen hoch überkandidelt, weißt du? Also man kann es auf normalen Wege ohne Demonstration noch erreichen, meine ich. Du bist wahrscheinlich noch Schüler, oder? Ich bin noch Schüler, ja. Und habt ihr auch gestreikt? Wir haben nicht gestreikt. Ja, allein schon, weil wir überhaupt nicht wussten, warum die überhaupt streiken, ne? Also warum ihr streikt. Ja, also wir sind keine Berliner, wir sind heute erst hier angekommen. Wir kommen aus Süddeutschland und da kann ich Ihnen sagen, wir haben dieselben Probleme. Mhm. Ja, also wir haben auch eine, wir kommen aus Darmstadt, das ist also auch eine Studentenstadt. Mhm. Gibt es keine Wohnungen für Studenten oder wenige? Ja. Die Probleme sind überall die gleichen. Mhm. Aber nicht nur die Studenten, auch die anderen Leute haben dieselben Probleme. Ja. Das Problem ist echt überall. Es hat der Staat seit Jahren versäumt, Wohnungen zu bauen, vor allen Dingen preisgünstige Wohnungen. Also, ich finde es schon sehr gut, was die machen. Mhm. Dass sie sich jetzt dafür einsetzen, dass sie zu wenig Platz haben und sollten das eigentlich vielleicht mit ein bisschen mehr Druckmittel noch weitermachen. Mhm. Bist du selber Student? Nee, ich bin keiner. Was machst du? Ich bin Einzelhandelskaufmann. Nun, also da ich selber auch in absehbarer Zeit Student bin, nämlich nächstes Jahr, und ich mich jetzt auch darum kümmern muss, dass ich Studentenplatz kriege, beziehungsweise auch eine Bude irgendwo kriege, ist es doch irgendwo eine Möglichkeit, aufmerksam zu machen auf die Probleme. Also so gesehen denke ich schon, dass sich unsere hohen Herren da unten in Bonn so ein bisschen ja, verkalkuliert haben, beziehungsweise das Ganze jetzt auch mal wieder so ein bisschen auf Schwung bringen müssen. Was halten Sie von den Studentenstreiks? Ja, finde ich super. Also wenn ich jetzt auch noch studieren würde, würde ich auch streiken, mhm, weil die Forderungen sind okay. Ja. Was, aber ich muss ganz das so unterbrechen. Ich rede jetzt hier mit, ich weiß gar nicht, um was es geht. Interviewen. Eben, ich weiß gar nicht, was das Thema ist, warum du überhaupt Fragen tust. Interviewen. Ja, ein Interview kenne ich, aber Studenten und Studentinnen, ja, und Universität. Ja, aber in welchem Bereich jetzt? Also welcher Einfach Beziehung mal hin? Eure Meinung. Bei unserem verzweifelten Versuch, die studentische Käseglocke, unter der es schon lange stinkt, ein wenig zu lüften, landeten wir schließlich auf dem Kreuzberger Imbissbodenterrain und schauten dem Volk einmal so richtig aufs Maul. Wenn ich lese oder höre, 38-jähriger Student, da wird man mal blass um eine Rosette. Was ich davon das halte, ist, ist eine ganz normale Sache, dass die Studenten auch da sind und Studentinnen. Es studiert alles. Es lernt keiner einen vernünftigen Beruf. Ja. Ob er schlau ist oder doof ist, er studiert. Vor allem tun sie viel demonstrieren, wa? Die Studenten. Was hast du dir am Anfang vom Streik erwartet und erhofft? Erwartet? Gar nichts. Und was denkst du, was hast du jetzt irgendwelche Erwartungen? Ja, das was anders wird. Also ich kann mir einfach nicht mehr vorstellen, dass die Uni weitergeht, wie es vorher war. Willst du weitermachen? Ja, ich schon, auf jeden Fall. Meinst du, dass es weitergeht jetzt mit dem Streik? Ich hoffe. Ja, ich hoffe, dass es mal weitergeht, weil sonst werde man noch schlimmere durchsetzen. Wenn wir nicht dagegen jetzt etwas tun. Ich denke mir, unsere nächste Generation oder die zukünftigen Studenten, die werden alles darunter leiden. Also du bist dafür, dass wir weitermachen und das auch sich weiter beteiligen? Bin ich auf jeden Fall, ja. Ich komme von der Uni, wo auch gestreikt wird. Wo denn? In Gießen. In Gießen. Und meinst du, dass es was bringen kann, wenn wir jetzt streiken? Ja, auf jeden Fall. Ja, wir haben erst eine Woche gestreikt und da ist, ja, da sind Arbeitsgemeinschaften gegründet worden, wie immer, aber der Streik ist jetzt ausgesetzt worden vor den Ferien, wird danach weitergeführt wahrscheinlich. So. Du willst die anderen politischen Forderungen für undurchsetzbar oder utopisch oder unrealistisch oder falsch? Utopisch, falsch, das muss man in Einzelteilen sehen. Es ist die Frage, was Studenten an sich für eine Aufgabe haben zu fordern. Es gibt immer noch ein Parlament, trotzdem werden Gesetze gemacht. Jeder hat die Wahl, die Möglichkeit der Wahl zum Abgeordnetenhaus hier in Berlin. Darüber hinaus ist es die Frage, ob der Streik dann der richtige Weg dafür ist. Es ist mir also einfach nicht so ganz klar und offensichtlich gewesen, inwiefern eine Studentenschaft in den Streik treten kann wegen politischer Forderungen, die ein demokratisch gewähltes Parlament entschieden hat. Willst du weitermachen? Ich halte es eigentlich nicht für notwendig, weil unsere Forderungskataloge ausgearbeitet sind und ein Streik bis zur Durchsetzung wirklich aller Ziele. Dann habe ich meine Doktorarbeit bereits geschrieben eines Tages, dann müssten wir ein paar Jahre streiken. Was hast du dir am Anfang vom Streik erwartet und erhofft? Ja, der Anfang vom Streik ist ja jetzt schon eine ganze Weile her und ich muss sagen, als der Streik losging, war ich erstmal ziemlich überrascht, dass da so eine Power drin steckt. Bei uns im Fachbereich war es aber so, dass schon im Laufe des Semesters ein ziemlicher Unmut über die Studienbedingungen hier geherrscht hatte und von daher hier bei Architektur. Von daher war es vielleicht auch nicht so verwunderlich, aber die Power hat also so weit gereicht, dass auch bei uns über Weihnachten und Silvester ständig Leute da waren, auch wenn es natürlich durch die Feiertage etwas ruhiger zuging als während des Semesters. Aber jetzt merkt man schon deutlich, dass die meisten wieder aus Westdeutschland zurückkommen und dass die Arbeitsgruppen so langsam wieder anlaufen. Und wir rechnen eigentlich damit, dass es in der nächsten Woche dann mit der gleichen Power wie vorher auch weitergeht. Womit ich eigentlich jetzt nicht gerechnet habe, ist, dass wir, sagen wir mal, nach einer Woche ein Bündel Forderungen haben und dass die nach der zweiten dann erfüllt werden. Und es sind mit Sicherheit auch jetzt einige Forderungen bei, die notwendigerweise gesagt werden müssen, auch wenn es vielleicht keine Realisierungschancen für die Forderungen gibt. Aber ich rechne schon mit, dass jetzt die politischen Verantwortlichen etwas unter Druck kommen im Januar. Nicht zuletzt sind ja am 29.01. Wahlen und dass von daher für unsere Forderungen auch ein gewisser Spielraum da sein wird. Ja, eigentlich, ja, wir fehlen, feiern hier, wir leben zusammen und die Stimmung ist eigentlich okay. Es gibt vielleicht verschiedene Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Gruppen hier und es sind ja auch schon Verhandlungen mit Professoren und so weiter. Ne? Aber das Zusammenleben hier, das klappt echt gut. Es wird eingekauft, gekocht und naja. Und ihr lebt hier richtig. Wir leben hier richtig. Wir leben hier richtig. Genau. Ab und zu gibt es ziemlich einen Streit, weil die einen lange aufbleiben und ziemlich Lärm machen und die anderen früh morgens halt, was weiß ich, verhandeln wollen und so. Und das ist ein bisschen Stress. Aber gestern Abend zum Beispiel hat es ein allgemeines Versöhnungsbesäufnis gegeben. Das war auch ganz nett mal. Was hat euch am meisten Spaß gemacht? Naja, also wie gesagt, die verschiedenen Aktionen, die gelaufen sind halt und halt dieses unheimliche Zusammengehörigkeitsgefühl, weil man lernt auf einmal plötzlich die ganzen Semester, die verschiedenen Semester kennen. So die ganzen Seminare, die dann so autonomen Seminare, die entstanden sind, die sind im Grunde genommen mit so einer Intensität gelaufen, wie beim normalen Unibetrieb überhaupt nicht stattfindet. Ne? Oder jetzt meinetwegen hier auch mit einem hier Strahlcafé, wo sich dann plötzlich die Stimmung so ist, dass eben auch Leute sich miteinander unterhalten, die sich überhaupt nicht kennen, völlig unverbindlich und dann wieder auseinandergehen, was beim normalen Unibetrieb auch nicht ist. Ne? So, als Abschluss noch, woran meint ihr, erkennt man einen typischen Streikbrecher oder eine typische Streikbrecherin? Na, hier im Gebäude gibt es einfach keine. Aktenkoffer, Brille. Lang, Trenchcoat. So. Fieses Gesicht. Fieses Gesicht. Genau. Ja. Solidarisches Gesicht vor allem. Ja. Lange Lügennase oder so. Der Grund des Abbruchs vom Abbruch des Streiks liegt ja darin, dass die Leute geil auf ihre Scheine waren. Ne? Also da sehr komisch an den Streik drangegangen sind. Die haben gesagt, Ross, wir springen euch an die Brust, weil wir die und die Forderungen haben. Und Senat, wir springen euch an die Brust, wir haben die und die Forderungen. Und um die durchzusetzen, streiken wir. Und jetzt zwei Wochen vor Ende des Semesters ziehen wir den Schwanz ein, weil sie ihre blöden Scheine noch haben wollen. Sollte ja, der Streik nochmal aufgenommen werden? Ja, das finde ich schon. Ich fand den Streik im Prinzip auch okay. Nur was ich nicht mehr sinnvoll finde, ist die Prüfung zu schmeißen. Meine Stimmung hat nicht verändert und ich bin immer noch vor dem Streik. Bist du immer noch dafür? Ja, weil zum Beispiel unsere Forderungen sind überhaupt nicht erfüllt. Und Also wir haben immer noch genügend Gründe, um weiter zu streiken. Und du als Ausländer hast auch nicht irgendwelche Nachteile, wenn jetzt das Semester ganz flöten geht oder so? Nachteile habe ich doch. Und ich habe von Anfang an damit gerechnet, dass ich irgendwas verliere, bevor ich streike. Aber wenn dieser Streik erfolgreich sich beendet, dann habe ich mehr gewonnen, als was ich jetzt verliere. Was habt ihr jetzt? Vorlesung. Ja, jetzt sind noch zwei Wochen, die will ich jetzt noch durchbringen und dann... Du meinst, da reichst du jetzt auch für dein Studium noch was in den zwei Wochen? Ich hoffe, dass ich wenigstens eine Klausur noch schreiben kann. Mhm. Und wenn ich jetzt die ganze Zeit gestreikt hätte, dann wäre das ganze Semester in den Arsch und dann hätte ich auch was anderes machen können. Dann hätte ich arbeiten können. Das ist meine Einstellung. Ja, die ist ein bisschen komisch, aber... Ja, ich hoffe.